Es war einmal vor langer Zeit in einer weit, weit entfernten Universität. Herzlich willkommen bei die Propheten. Heute via Skype aufgenommen. Zum ersten Mal. Ja, Mensch. Und mit viel Rauschen und Störgeräuschen. Also bei mir nicht, alles cool. Ja, bei dir, aber bei mir, ich glaube, die Aufnahme ist einfach scheiße, oder? Ich muss so eine Rauschunterdrückung nochmal drüber legen. Auf jeden Fall nehmen wir heute über Skype auf, weil wir, wir sind zeitversetzt und ortsunabhängig. Ja, wir haben uns entwickelt halt, ne? Ja, ja. Voll krass. Social Media, Mensch, wir sind hier ja. voll modern. Nee, das können wir aber, ne? Ja. Oh, ein bisschen. Das kann ich doch. Ein bisschen kann man das halt, ne? Ja, so ein wenig. Läuft. Ja, ja, erzähl doch mal, also, warum wir heute so ortsunabhängig kommunizieren müssen. Ja, eigentlich um neue Technologien auszutesten, ne? Ja. Das war doch der Hintergrundteil, ne? Ja gut, da versucht einer ein bisschen drumrum zu stochern. Special heute. Ne? Ja, mega special. Aber der Praktikant fit. Eigentlich hätten wir eine Skype-Konferenz machen können. Hat der Skype? Ja, aber der kann das ja nicht. Das ist das Problem, ne? Nicht mal das kann der. Ja. Ja, dann haben wir einen falschen Praktikanten engagiert. Ja, wieso? Praktikanten müssen doch nichts können, oder nicht? Ja, also ein Skype-Account, das muss er doch können. Den hat er vielleicht sogar nicht. Aber er kann ja mit Audio nichts machen. Bei dem. Ja, dann machen wir nächste Folge hier mit Podcast-Praktikant Sebastian. Ja, was wir schon länger angekündigt haben. Ja, eigentlich irgendwie. Sogar entschuldigt, wir sagen ne? Immer nächste Folge, ne? Haben wir uns schon entschuldigt? Nee. Warum? Müssen wir uns dafür entschuldigen? Weiß ich nicht, ne? Ey. Also, ich weiß nicht. Sind wir nutzerorientiert? Nee. Ja, okay, dann nicht. Aber soll ich ihn mal versuchen, spontan anzurufen? Ja, gerne doch. Und dann kann er ja auch was sagen. Vielleicht, weißt du, was er gerade treibt? Nein, aber lass uns da rausfinden. Ja, würde ich auch sagen, warte mal. Ja. Wo habe ich denn seine Nummer? Ich habe den tatsächlich als Podcast-Praktikant Sebastian gespeichert. Ja, wie sich das gehört hat. Ne? So, da haben wir ihn doch. Ja, da bin ich immer gespannt. Starten wir doch einfach mal. Anruf läuft. Kann man das hören? Warte. Ja, ich höre das Knistern und Knacken. Hörst du es jetzt? Ja. Ah, Mensch, hier. Ja, mal gucken, ob er rangeht. Das wäre das erste Mal, ne? Ja, hallo, was geht? Ist da der Podcast-Praktikant? Ja, hier ist er. Ja, super. Hast du gerade echt guten Morgen gesagt? Ich bin mir nicht sicher. Guten Morgen, oder nicht? Alter, wir haben 16 Uhr, Digga. Ja, das ist doch fast wie morgen. Das ist korrekt. Du kannst Tobi gar nicht hören, weil ich habe dich gerade angerufen und wir skypen gerade. Wir sind gerade mitten im Podcast, ne? Ach so. Ja, aber er kann dich nicht hören, weil ich habe Kopfhörer auf. Wir wollten einfach mal, dass du hier unsere Zuhörer begrüßt. Hallo? Jetzt hat er aufgelegt. Der hat einfach so aufgelegt. Ach, du hast nicht auf. Sag doch mal was. Ja, hab ich doch. Ich hab euch eben nicht gehört. Ach so, ja, cool. Und wie geht's dir? Ja, soweit ganz gut. Schon sehr. Ja, muss, ne? Ja. Ja, die technische Umsetzung ist irgendwie noch scheiße. Du kannst Tobi nicht hören. Nee. Und, was ist denn los? Wie läuft's mit Pokémon Challenge? Soweit ganz gut. Also ich bin vor den Top 4 und warte eigentlich nur darauf, dass du weiterspielst, damit ich mir besiegen kann. Ja, cool. Ja. Ja, also bei mir, ich habe es auf dem Tablet gespielt und leider ist jetzt alles verloren gegangen, weil ich mein Tablet einschicken musste. Ich muss neu anfangen. Schimmel nicht übrigens. Das ist gar nicht so schlimm. Dann fängst du einfach von neu an und dann weißt du jetzt schon, was vermeiden und besser machen. Ja, das ist klar. Ich finde, unser Podcast-Praktikant sollte jetzt das Intro sprechen, was er gerne machen wollte. Tobi hat gerade gesagt, du sollst das Intro sprechen. Das Intro jetzt? Ja, irgendwas so. Herzlich willkommen, hier ist Podcast-Praktikant Sebastian. Nehmen Sie den jetzt gerade auf? Ja, wir nehmen die ganze Zeit auf. Ach so. Ja. Ja, du fühlst dich überrumpelt. Ja, fühle ich auch. Ich gucke gerade Master gegen Atletico. Ach so, ja, ey, dann bist du natürlich entschuldigt. Hast du Skype? Ja, Skype kann man auch auf dem Handy installieren. Da kannst du in eine Konferenz kommen und dann kommst du später dazu in die Sendung. Ja, das können wir machen. Muss ich einfach runterladen. Ja, genau. Kannst du auf jedem Smartphone installieren. Okay, ja, dann müsst ihr mir noch irgendwie eure Namen schreiben, oder nicht? Ja, poste dich in die WhatsApp-Gruppe. Alles klar. Dann würde ich sagen, bis später oder bis gleich oder so. Alles klar, ich melde mich dann direkt nach dem Spiel. Okay. Aber das Spiel dauert wahrscheinlich noch ein bisschen halt, ne? Alles klar, bis dann. Ciao. So, jetzt haben wir natürlich nicht bedacht, dass das Spiel, also ich habe es jetzt nicht bedacht, das Spiel dauert ja jetzt noch ein bisschen. Das, was ich gerade gesagt habe, ne? Korrekt. Aber er hat dich ja nicht gehört, deswegen muss ich reden. Und er muss nicht Skype online kommen, weil das sonst alles ziemlich scheiße ist. Das läuft sonst nicht. Die Technik versagt an dieser Stelle. Ach, wir haben dann noch extrem viel Entwicklungspotenzial. Das ist ja cool. Ja. Aber jetzt haben die Zuhörer ihn mal gehört, ne? Er existiert wirklich. Aber wie geil so. Ja, moin. Ich so, hast du echt gerade guten Morgen gesagt? Ja, ist doch morgens. Ja, wie man hört, liebe Zuhörer, das war so doppelt gemoppelt, ne? Wie man hört, liebe Zuhörer, ja, guck mal. Der Praktikant ist verplant und genau das brauchen wir. Ja, ein bisschen Verplanung gehört ja auch dazu zum Leben, halt, ne? Ja, so ein bisschen, ne? Ja, das muss man ganz klar sagen, ne? Aber ich hatte das Gefühl, er hatte jetzt nicht so Lust. Er war wahrscheinlich abgelenkt von den vielen Fußball um ihn herum. Wahrscheinlich sogar Gäste, ne? Hat er Gäste beim Fußball gucken? Das kann durchaus sein, ne? Ja, Mensch. So, das sollten wir mal nachforschen. Ja, ich finde, dann sollten wir ihn direkt wieder anrufen. Ein sehr interessanter Vorschlag. Aber, was mir gerade aufgefallen ist, ich glaube, auch der Zuhörer fragt sich langsam, wo bleibt die Gliederung für heute? Ja, dann würde ich mal sagen, dass du die jetzt mal ganz improvisiert hier an den Start bringst. Ja, das ist nämlich der Witz des Ganzen. Wir haben keine. Ja, deswegen sage ich ja improvisiere. Ja, aber eine Gliederung kann man ja nicht improvisieren, weil das wäre ja sowas Kontraintuitives, ne? Weil eine Gliederung ist ja ein Plan und den haben wir nicht, ne? Ja, aber wir sind ja, wir arbeiten immer intuitiv. Ja, das sowieso, ne? Ja. Also improvisieren steht bei uns ja auch ganz oben an der Tagesordnung. Ist das so? Wir müssen jetzt mal live diskutieren, was ist jetzt ein Star Wars? Setzen wir das fort oder setzen wir es nicht fort? Ja, ich weiß nicht. Also generell fände ich das ja gut. Haben wir eigentlich schon die letzte Wette aufgelöst? Das haben wir ja noch gar nicht gemacht. Was waren jetzt die letzten? Ach so, ja, haben wir jetzt wahrscheinlich noch nicht. Ob ich den Referendariatsplatz in Bielefeld bekomme oder nicht? Zu viele Facts. Hoffentlich, das haben jetzt alle überhört. Welches Bielefeld? Ja, welche Uni? Was für ein Referendariatsplatz? Okay, jetzt haben wir wirklich zu viele Infos gesehen, aber man kann davon ausgehen, dass die Zuhörer das einfach überhören. Ja, glaube ich auch. Man kann es ja auch rausschneiden halt, ne? Oder überpiepen, das geht ja auch. Ja. Ja, nee, und was denkst du? Was habe ich jetzt? Habe ich den Platz bekommen oder nicht? Ich weiß es ja. Leider, ne? Ja, du hast leider gewonnen. Ne? Ich habe gewonnen. Ich bleibe in meiner Heimatstadt, Mensch. Ja, das ist korrekt. Ich muss lachen und weinen gleichzeitig halt, ne? Oder musste lachen und weinen. Aber Hauptsache, ich habe gewonnen. Da geht's um alles. Ne? Ja, definitiv halt, ne? Herzlichen Glückwunsch nochmal dazu. Ne? Ja, danke. Dann müssen wir natürlich gucken, dass wir heute wieder eine Wette aus dem Hut zaubern haben. Ne? Ja, das kannst du ja, das kannst du ja. Das kann ich, wenn nichts anderes, das kann ich. Aber was machen wir jetzt Star Wars? Ne? Mit was Star Wars, ich würde sagen, wir reden einfach noch über Star Wars nicht so, ich weiß ja nicht. Ja. Also ich würde ja gerne die aktuelle Situation auf der Arbeit diskutieren. Welche Arbeit? Arbeitslosigkeit. Wir arbeiten? Also meinst du Podcast? Ja, ganz richtig. Ja, wir müssen unbedingt noch diesen Brief da für die Kastronauten fertig machen, ne? Was für Kastronauten? Welchen Brief? Ja, wir sind doch jetzt geile Networker hier, hoffe ich. Sind wir? Wow, cool. Ja, ich weiß nicht. Was machen Networker denn so? Ja, die worken im Net. Ja, das kommt überraschend, ne? Aber herzlichen Dank für die Aufklärung. Aber es ist ja manchmal so, da hauen wir einfach irgendwelche Begriffe raus und ja, kennt ja vielleicht keiner, ne? Ja, ja, was willst du denn? Willst du nochmal über Star Wars reden oder was? Ja, du, ich weiß nicht. Wo waren wir letztes Mal denn stehen geblieben? Und wo haben wir angefangen? Ich finde, wir können einfach mit neuen Theorien anfangen, die wir gehört und gelesen haben. Ja, da haben wir sicherlich einiges gelesen halt, ne? Und ich habe auch gehört, du personifizierst Kylo Ren, ist das wahr? Ja, voll und ganz. Ja. Also, wollen ich das? Ich weiß nicht, ich habe so eine innere Zerrissenheit, ne? So, es gibt so Menschen in meinem Leben, die würde ich am liebsten zwischenzeitlich an die Wand klatschen, aber dann habe ich so innerlich wieder, ja, an die Wand klatschen ist das falsche Wort, aber ne, da kommt so die dunkle Seite in mir hoch, aber dann kommt mein Gewissen und sagt wiederum so, ach Mensch, hier, die helle Seite ist ja auch ganz nett, ne? Da gibt's ja Kaffee und Kuchen. Ja, manchmal, ne? Ja, und na, da kann ich nicht so böse sein, das geht nicht. Ja, aber du hast mir doch gesagt, du bist eigentlich halt auf der dunklen Seite und so weiter. Das wäre so, ja, dein Ding. Das haben wir sogar mal bei den Profiten erörtert. Haben wir das getan? Ich glaube ja. Mensch. Und falls nicht, tun wir es jetzt halt nochmal und wäre es das erste Mal. Ne? Ja, wollen wir das mal erörtern, warum du auf der hellen Seite sein sollst? Ja, das kommt, schätze ich mal, ja direkt danach, würde ich sagen. Ne? Ja, dann fangen wir mit mir an. Also dann erzähl doch mal, warum du denkst, dass ich auf die dunkle Seite der Macht gehöre. Ja, also zum einen, weil du selbst gesagt hast, dass das ein cooles Indiz sei, ne? Oh, Mensch, ja, aufschlussreich. In der Tat. Und zum anderen, wer ist denn dein großes Vorbild? Darth Vader. Ja. Was heißt Vorbild? Ich finde ihn halt cool, mehr nicht. Ja, warum findest du ihn denn cool? Ja, weil er so eine schwarze Robe hat. All black everything. Der ist cool. Ja, er kann Leute mit seinen Händen, ohne sie zu berühren, würgen. Ja, das finde ich nicht cool. Das ist ein billiger Taschenspielertrick. Aber der hat halt so ein cooles Schwert in Rot. Hm. Ich finde so rot-schwarz, finde ich sowieso. Also bei so Schurken finde ich das äußerst. Ja, das ist so schön. Schön ist das. Oh Mensch, wer ist das denn hier bei Skype? Nee, bei WhatsApp. Ah, hier, ich habe gerade eine Nachricht gekriegt von einer netten ehemaligen Arbeitskollegin. Ah, in der Tat. Ja, die macht ja so Sachen mit Yoga und so ein Kram. Ach, dann weiß ich sogar, um wen es geht. Wir haben Arbeitskollegen, nicht Arbeitskollegen. Ja, weiß ich auch nicht. Kann ich nicht sagen. Ja, aber sag mal, lieber Guido, spürst du denn ab und zu Aggressionen in dir auffallen? Nein. Die dann nicht. Halt zu Wut führen und zu unsäglichem Hass? Manchmal. Besonders wenn mich Leute die ganze Zeit so von der Seite voll quatschen und nicht merken, dass es mich gar nicht interessiert. Ah, so solche Sachen passieren ja also in deinem Alter. Ja, des Öfteren. Vor allem in deinem Privatleben. Unbedingt dort. Ja, das habe ich mir doch fast gedacht, ne? Ja, also wenn da so, ich möchte das jetzt hier an der Stelle nicht vertiefen. Nein, also ich bin ganz friedlebend. Also ich bin friedlich und ich finde alles cool und so. Und magst du gerne Konkurrenzkampf? Unbedingt. Ja, woran liegt das? Und wie äußert sich das? Wie sich das äußert, also ja. Ich finde, nichts im Leben kann man ohne Competition bestreiten. Das heißt, wenn du keinen Wettkampf hast, dann so wie Schulnoten, Inklusion, wer denkt sich sowas aus? Also würdest du sagen, dass Konkurrenz schon da sein muss, damit man halt besser werden und stärker werden kann? Das, nein. Also ich denke, man durch Wettkampf kann man Menschen mitziehen. Okay. Ich glaube, man braucht immer so einen kleinen Boni so und der Bonus ist einfach, dass du dann irgendwie der Geilste bist, ne? Also du ziehst dann halt die Leute mit, bei denen du den Wettkampf geschlagen hast. Die werden dann auch besser. Ja, die haben ja den Ehrgeiz, auch den ersten, also die sollten den Ehrgeiz haben, auch den ersten Platz belegen zu können, ne? Und wenn sie dann Letzter werden und so, dann werden die auch besser. Also das kann ich mir nicht vorstellen, aber das ist dadurch, dass ich selber immer im höchsten Maße alles, das Höchste der Dinge anstrebe, sage ich jetzt mal, ist mir das egal, was mit den unteren, mit den Untermenschen so passiert. Ach so, ja, das klingt zum Glück gar nicht natürlich. Ich mache nur Spaß. Natürlich hat jeder das gleiche Recht auf Förderung und Bildung, was aber auch mit der Sache jetzt gar nichts zu tun hat. Nee, natürlich. Ich glaube doch dann, also Konkurrenzkampf, viele Aggressionsgefühle, die sich ab und zu mal in deinem Alltag äußern. Kannst du denn dich gut beruhigen? Beruhig dich erstmal wieder. Funktioniert bei dir? So, bei dir? Funktioniert das bei dir? Bei mir funktioniert das hervorragend halt, ne? Weil ich sowas wie ein Ruhepol bin. Ja, ne? Ist das so? Ja. Ich hab dich vorhin übrigens mit Bild gesehen bei Skype, ne? Kurz, ne? Bis ich rausgefunden habe, wie man das ausmachen kann. Ja, fand ich nicht gut. Ja. Also, dass du es ausgemacht hast. Ach so. Ja, sorry halt, ne? Das war ein unglücklicher Zufall halt, ne? Dass ich da in dem Moment auf die Taste gekommen bin, die das Bild halt wegmacht, ne? Das finde ich nicht nett. Ja, aber andererseits habe ich dein Bild ja auch gar nicht gesehen halt, ne? Nur so eine komische Käppi-Frage, die halt mit Leuten im Hintergrund ist halt, ne? Ja, finde ich gut. Ja. Also, da fehlt ja auch irgendwie so das Geben und Nehmen irgendwo, ne? Ja. Glaubst du auch, dass die Leute aktuell ziemlich verwirrt sind, dass wir immer noch keine neue Folge hochgeladen haben? Heute ist ja schon der Samstag, die Folge geht nachher online. Ich glaube ja, ich glaube, sie erwarten was richtig Besonderes heute. Ja, und heute kommt gar nichts Besonderes, ne? Vielleicht ja schon. Haben wir denn heute wirklich nicht zufälligerweise zum ersten Mal so gar keinen Plan, was wir machen wollen? Ja, ich glaube schon. Also ich denke, das ist was Besonderes. Also ich fand diese 2-3 Minuten mit Sebastian sehr verwirrend. Unser erster Gast. Ja, konnte man ihn denn gut hören? Also ich denke, ich konnte ihn ganz gut hören. Ja, dann hören die Leute den auch gut. Ja, also ich denke schon. Ne? Dann ist es ja quasi ein Meilenstein heute. Ja, so ein bisschen, ne? Der erste Gast, den wir jemals in unserer Show hatten, halt, ne? Ja, also... Nee, wir hatten ja schon mal einen Gast. Hatten wir? Ja, hier, Mensch, diesen Comedian und Stand-Up. Ah, ja, stimmt, hast recht. Aber da waren wir nicht alle anwesend, ne? Ja, da waren wir nicht. Das war sowas wie eine Special-Folge. Ja, so eine mehr oder weniger Special-Folge, ne? Ja, stimmt. Aber Special war das, glaube ich, auch nicht. Das war ja ganz nett, aber... ja, aber schon Special, halt was Besonderes, ne? Ja, vielleicht. Vielleicht. Ja, aber trotzdem kann man halt sagen, wir haben heute keinen Plan, wir haben heute wieder einen Gast da gehabt. Was haben wir noch? Ich weiß nicht, wir könnten Schnick, Schnack, Schnuck spielen, aber dafür müssten wir die Kamera anmachen. Ja, aber da müssten die Leute das ja auch sehen können und unser Podcast ist ja ausschließlich auditiv. Richtig. Ich finde, wir müssen immer so Challenges machen. Wir könnten ja mal Teamspeak machen, ne? Hier so, so wie jetzt über Skype, nur halt Teamspeak, gibt's ja auch. Und dann machen wir mal hier mit dem Podcast-Praktikanten eine Counter-Strike-Challenge oder so. Ja, eine Counter-Strike-Challenge, ja. Zum Bleistift, ne? Also da geht einiges, glaube ich. Ja, also wenn man medial einmal drin ist, dann kann man ja einiges realisieren. Ja, vor allen Dingen, man kommt nicht wieder raus halt, ne? Ja, nie wieder. Aber ich finde, die nächste Folge nehmen wir auch wieder vor Ort auf. In welchem Ort? Vor Ort. Bei welchem Ort? Ja, ist doch egal, wo. Ja, doch, finde ich gut. Ja, toller Plan. Das können wir doch, das können wir doch. Wir hatten ja heute eigentlich noch ein besonderes Special auch geplant, ne? Die erste Live-Challenge, ne? Aber das klappt heute. Ja, ich glaube, was war das denn? Hier so Fußballschießen oder sowas, ne? Sowas in diese Richtung halt. Wolltest du wieder zum Bleistift sagen? Ja. Mann, was hast du denn mit Bleistiften? Ich mag Bleistifte ganz gerne. Ja. Weil da kann man so schöne Sachen mit malen und das ist so konsequenzlos. Man kann sie ja wieder wegradieren. Ne? Also es ist halt. Es klingt eher so, als hättest du so ein Federmappenkomplex oder so. Das ist, ja, das fehlt, kann natürlich sein. Dir fehlt ein Bleistift. Aber du darfst natürlich auch nicht vergessen, dass in einer Federmappe meist noch mehr drin ist als ein Bleistift. Es wäre wohl eher ein Bleistiftkomplex. Ja. Ja. Das Rotkäppchen, die Rotkäppchenverschwörung ist das. Hast du das gesehen schon? Ja, natürlich. Ja, Oder hätten wir jetzt auch mal ein Thema für die letzten 10 Minuten? Rotkäppchenverschwörung, das ist eigentlich so mit der beste Trick, den ich je gesehen habe. Inhaltlich. Die medial-ästhetische Umsetzung ist eher so ein bisschen CGI 90er Jahre. Du bist eine medial-ästhetische Umsetzung halt, ne? Der ist Spitzenklasse halt, ne? Ja, klar. Pure Spitzenklasse. Aber vor allen Dingen die Sprüche und auch vor allen Dingen die storytechnischen Wendungen. Pure Weltklasse. Ja, da gibt es eigentlich nichts Besseres. Und deswegen sollten wir ja noch hier mal an dieser Stelle eine ganz klare, deutliche Empfehlung ausstellen für den Film. Ist das so? Warum, ja. Warum empfiehlst du den denn so? Weil er hochgradig amüsant, ironisch und halt auch witzig ist. Ne? Und es geht um Rotkäppchen. Zum Teil, ne? Ja. Es geht auch um den Schnitzelmann, den Hasen, den Frosch. Ja, der Frosch, den finde ich cool. Ja, Frosch war auch damals sehr witzig, weil ich kenne ja auch persönlich einen Frosch halt, ne? Ja. Und hochgradig der amüsant dadurch halt natürlich auch. Ja, ich kenne auch persönlich einen Hasen, ne? Zwei Hasen sogar. Hahaha. Von daher, da ist alles drin, was man braucht. Wer ist für denn der Hase? Ne? Wer ist denn der Hase? Einmal ein werter Kollege von mir. Okay. Zum anderen mein Bruder. Achso, ist das so? Ja. Und wer ist der Frosch? Das ist ein guter Kumpel von mir, der seit neuestem auch mit mir ein Projekt bearbeitet hat. Welches Projekt bearbeitet er denn? Ein Projekt im audiovisuellen Bereich halt, ne? Auch audiovisuell? Ja. Ist auch visuell zu sehen, oder was? Ja, definitiv halt, ne? Wo? Bald. Im Netz. In welchem Netz? Ich glaube auf einer Networking-Seite halt, ne? Ach so, ist das so? Ja, das ist so, ne? Ja, wir können den Frosch doch beim Namen nennen. Können wir das? Ja, jetzt schon. Komm, hau mal raus hier. Aber ich glaube, du meinst den Frosch mit der Maske? Ja, den... Sollen wir den lüften? Ja, komm. Ich glaube, es ist soweit, ne? Hast du einen Trommelwirbel oder so? Nö, kann ich aber einfügen vielleicht. Ja, finde ich gut. Ja, der Frosch ist unser Podcast-Praktikant Sebastian. Ja, Mensch. Das kann Frosch, ne? Und warum ist der ein Frosch? Ja, weil er ein bisschen so aussieht halt, ne? Achso, so leicht grünlich hinter den Ohren. Auch, ja. Das ist ganz besonders wichtig, ne? Ja. Ja, eigentlich wäre es ja lustig gewesen, wenn der heute hier mal so dabei gewesen wäre, ne? Ja, aber ist er ja quasi. Das wäre ja... Geist sowieso, aber er war ja so... Entertainend. Entertainend, ja. Ja, das sagt ihr bestimmt auf RTL so. Ja, hier, Kevin. Auf ProSieben kommt wieder Entertainend. Ja, ja. Und auf RTL kommt der Dschungelcamp. Guckst du Dschungelcamp gerade? Ich bin mehr so ein Dschungelcamp-Hasser, ne? Ja, Dito, also ich habe das bis jetzt auch noch nicht gesehen, irgendwie. Es ist so eine Art gesellschaftliches Trauerereignis für mich halt, ne? Also, dass sowas läuft und dass das wohl von Millionen Leuten auch kopiert wird. Also, das ist ein wenig deprimierend halt, ne? Sagen wir es mal so. Ja, wenn man dazu sagt, das ist ein geistiger Tiefgang, dann bekommt das schon eine ganz andere Bedeutung, ne? Ja, das ist ja schon fast positiv halt, ne? In diesem Kontext halt, ne? Ja, und aber mit Tiefgang meine ich das so vom sehr Niveau her halt. Ne? Ja, das Niveau sinkt auf jeden Fall. Schneller als die Titanic und tiefer. Ja, da bin ich einverstanden mit halt, ne? Ja, das ist so, ich finde, RTL ist ja sowieso so ein Niveau-Limbo, ne? So, die versuchen ja die Stange immer tiefer zu hängen, ne? Aber ich glaube, die anderen Sender haben damit, die machen jetzt mit, ne? Also RTL war ja der Vorreiter des... Ja, ProSieben ist jetzt auch scheiße, seit Stefan Raab weg ist. Halligalli kommt noch ab und zu, das ist ja ganz witzig, aber ansonsten ist ProSieben auch scheiße. Ja, ich weiß nicht, was du gegen Big Bang Theory hast halt, ne? Also es ist doch... Das kann ich mir auch hier auf Amazon und Netflix angucken. Da brauche ich kein ProSieben mehr. Ja, aber ProSieben für die Leute, die halt noch auf einem Fernseher gucken und nicht über andere Kanäle und ist das neue so? Medien, ist das natürlich, wie sollen die sich sonst bilden? Ja, ja keine Ahnung, ist mir doch egal. Ja, dunkle Seite spüre ich ganz deutlich in der Hand. Ja, ganz wichtig. Ja. Das zieht sich so ein bisschen durch, ne? Und wie ist das Wetter da bei dir? Wir skypen ja gerade so. Ja. Nicht ortsgebunden hier, Mensch. Also ich habe einen direkten, schönen Blick nach draußen, wo es ein bisschen noch am Regnen ist. Das war schon näher heute. Aber ein sehr schön weiter Blick über den Nabel der Welt. Ne? Ja, also Mittelpunkt Europa, ne? Die Tore, das Tor zu Europa, ne? Ja. So, wer das übersetzen kann, weiß, wo der Podcast-Kollege sich hier gerade befindet. Nabel der Welt, das sagt ja schon eigentlich für die meisten Leute alles. Also die wissen genau, was er meint. Halt, ne? Und ich glaube nicht. Ja, genauso, stell dir vor. Genauso. Guckst du da draußen? Nicht verwandt? Ja, wir sind ja nur. Nee, ich guck nicht nach draußen. Ich guck auf den Fernseher, der aus ist. Au, das ist natürlich auch deprimierend, und oder? Auf meinen Laptop und auf das Mikrofon. Ach so, warum guckst du auf das Mikrofon? Weiß nicht, manchmal kann ich da ja drauf gucken, ne? Ja, stimmt. Und warum ein Fernseher, der aus ist? Ja, weil ich ja gerade hier am Skypen bin. Ja, okay. Welcher Fernseher? Ja, du. Man weiß es nicht so genau, ne? Ja. Heute haben wir echt irgendwie nur Scheiße, ne? So kein griffiges Thema. Ich finde, für nächstes Mal sollten wir echt mal überlegen, was wir da machen. Gut, ich wollte das ja eben auch vor der Sendung machen, aber da wurde mir gesagt, das machen wir nicht, ne? Dementsprechend. Wollen wir noch eine Sendung aufnehmen? Eine Doppelsendung meinst du? Nee, heute nicht. Ich glaube, einmal eine halbe Stunde. Lass jetzt einfach 10 Minuten länger machen und die restliche Viertelstunde jetzt mit Star Wars verbringen. Ja, und wir brauchen natürlich auch noch eine Wette, ne? Ja, die kannst du ja nebenbei ausdenken. Aber ich finde so. Star Wars jetzt aktuell ganz gut. Ja, Star Wars, ne? Ja. Also, hast du noch neue Theorien gelesen? Zum Beispiel bei Snoke. Da habe ich eine Menge gelesen, wo ich ja schon... Ja, da gibt es ja einige Theorien, aber irgendwie habe ich das Gefühl, da gibt es jetzt nicht mehr so ganz viele neue Sachen, sondern die Dinge, die halt gesagt wurden, wiederholen sich jetzt so ein bisschen. Ne? Es gibt die Möglichkeit um Darth Plagueis. Du kannst ja kurz mal erklären, wer Darth Plagueis war. Ja, das kannst du ja mal machen. Ja, du kannst das ganz gut erklären für uns halt, ne? Ja, das war halt so ein Typ, ne, der den Tod so überwinden kann, weil er so voll dunkel ist von die Macht, ne? Und der kann das. Ja. Das Buch dazu habe ich übrigens gerade hier in meiner Hand, witzigerweise. Ja. Ja, ist im Prinzip der Meister des Imperators, ne? Ja. Von Star Wars. Und es wird gesagt, dass der jetzt hier auftauchen könnte, weil er ja auch in den Filmen schon erwähnt wurde, im Gegensatz zu vielen anderen Dingen. Ja. Und er sieht ihn natürlich, könnte theoretisch dem Snoke ähnlich sehen. Könnte, muss aber nicht. Ja, wenn man nach dem Buch geht und so, wo halt noch mehr Details drin sind, da hat der Imperator, der war sogar schon, der Darth Plagueis ist eine ganz andere Rasse, ist nämlich kein Mensch. Also ich vermute ja, dass Snoke der verbrannte Darth Vader ist. Ja, und das finde ich hochgradig schimmelig und ich bin mir relativ sicher, dass das nicht geht. Ja, wenn das der Fall ist, dann lache ich dich aus. Ja, das würde die Star Wars Filme sehr viel schlechter machen, also, weil es überhaupt gar keinen Sinn ergeben würde. Ist das so? Ja, das ist so. Da man ja Anakin als Geist bereits sieht. Und das heißt, es ist gestorben. Weiß nicht, vielleicht hat er ja einen Weg gefunden, doch wieder zum unter den Lebenden zu weilen. Theoretisch möglich, dennoch schimmelig. Anzunehmen in Form von Materie. Wie gesagt, theoretisch möglich, aber schimmelig. Ja, ne? Also das wäre schon wirklich sehr, sehr blöd, ne? Muss man ganz klar sagen. Andere Theorie, wie gesagt, Darth Plagueis gab es halt. Es gibt wohl auch irgendwie die Theorie, die kenne ich aber nur von der Überschrift, dass der Snoke Kylo Ren in der Zukunft sein sollte. Und irgendwie ist das so funktioniert. Weil er ja so eine Narbe hat wohl, so quer durchs Gesicht laufen und die hat Kylo Ren ja jetzt nach dem Film Episode 7 ebenfalls. Ist das so? Zufall? Ja. Man weiß es nicht. Ist das Zufall? Spannende Sache. Kein Zufall. Interessant muss ich sagen, fand ich, was daraus betrifft. Ich habe gerade das Buch fertig gelesen, direkt zum Film. Und ich finde, dass das Buch noch einige nette Nuancen bringt, die man so gar nicht mehr mitbekommt. Und zwar, das ist vielleicht auch gerade ganz interessant, weil wir bei Kylo Ren waren. Der ist nämlich wesentlich lieber, rücksichtsvoller und heller in dem Buch als im Film. Ja. Und Rey also die Gute im Film, ist wesentlich böser, aggressiver und tötungswilliger im Buch. Zufall? Wer weiß. Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass sich ihre Rollen so ein bisschen verändern werden, weil es auch wirklich ein paar neue Dinge in dem Film gab. Zum Beispiel, dass der Bösewicht nicht nur relativ früh sein Gesicht zeigt. Ich jetzt mal, da waren alle überrascht. Ja, das denke ich auch. Sondern man wusste, aber darf mal ganz kurz unterbrechen, man wusste auch ganz schnell, wer das war. Ja. Also auch so, man hat nicht nur das Gesicht gesehen, sondern man konnte auch sehen, ah hier, der ist mit dem und dem verwandt und so, ne? Also da wusste man sofort diesen familiären Kontext. Richtig, das ist eigentlich so eine Bombe, die man theoretisch hätte auch später platzen lassen können, oder meinst du nicht auch? Ja, da kommt bestimmt noch was. Ja, da wird sowieso noch irgendwas kommen. Irgendeine, ich schätze mal, auch im nächsten Film wird irgendeine Bombe platzen. Weil das ja auch bei dem Episode 5 damals so war, wo Luke erfuhr, dass Vader sein Vater ist. Das werden die, schätze ich mal, ähnlich parallel aufbauen, dass also in der nächsten Film auch irgendeine Bombe platzen wird. Aber ich finde es trotzdem sehr interessant, dass Kylo Ren jetzt diese ganzen Sachen schon enthüllt hat, sein Gesicht, seine Identität, und was ich noch bemerkenswerter finde, er hat am Ende gegen Rey, eine Jedi-Anfängerin, die eigentlich offiziell erstmal noch gar nichts weiß, hat er verloren. Tja, aber ja, nicht wirklich. Doch, er hat verloren. Und wäre dieser Riss da nicht aufgetaucht, der übrigens im Buch nicht existiert, dann wäre, hätte Rey ihn wohl getötet oder halt so schwer verletzt, dass er wahrscheinlich nicht. Aber man muss doch mal ganz kurz noch was, dazu möchte ich gerne was fragen. Und zwar, ist das ein Buch zum Film oder Film zum Buch? Und was meinst du damit? Ja, erst aber? Ja, genau. Orientiert sich das Buch an dem Drehbuch da oder generell an den Film, oder hat sich das Drehbuch an dem Buch orientiert? Also ich weiß jetzt nicht hundertprozentig. Also ich würde mal darauf tippen, dass das Buch das Folgemedium ist, ne? Ja, das ist sehr wahrscheinlich. Ich weiß natürlich nicht. Dann ist das schon mal scheiße. Ja, es ist halt aber interessant, dass dann trotzdem ein paar Sachen halt anders auch dargestellt werden. Und vor allen Dingen ganz interessant auch noch, bevor ich dann wieder das andere zurückkomme, es gibt das halt... Das ist ja immer die Interpretation auch des Schriftstellers, ne? Zum einen ja, aber nicht, wenn es halt eigentlich einen Film beschreibt, also wenn der Film zuerst da war und das Buch danach rauskommt, dann ist es ja eigentlich eher so, dass es höchstens ein paar Sachen zusätzlich beleuchtet, was ein Film nicht so einfach kann. Aber es gibt halt auch inhaltliche Unterschiede, kleine, wie zum Beispiel dieser Eindruck, den Kylo Ren und Rey haben. Dazu anders halt noch, es gibt zum Beispiel eine wichtige Szene mit Chewbacca, die halt nicht vorkommt im Film. Und was dann noch ganz interessant ist, Poe Dameron, der Pilot, der halt am Anfang quasi stirbt, dessen ganze Geschichte, was passiert, bis er da aus dem Cockpit rausgeflogen ist und so weiter, die wird erzählt im Film nicht. Das heißt, die ist wohl gestrichen worden nachträglich, weil das eigentlich geplant war. Okay. Was ich aber noch zu Kylo Ren sagen wollte, ist halt, er ist der Bösewicht. Und bei Star Wars waren die Bösewichte immer übermächtig. Ja. Stark. Und am Ende haben sie dann vielleicht verloren. Und er verliert gleich am Anfang schon, den ersten Film. Ich finde, das ist was definitiv Neues und ich bin gespannt, wie die das wieder aufwerfen werden. Ja, der wird wieder stark. Der im nächsten Film macht er alle kalt. Aber wie kann er jetzt noch stärker werden, nachdem er schon verloren hat? Das wäre mal richtig geil, wenn am Ende der Trilogie die dunkle Seite der Macht gewinnt. Ich könnte mir vorstellen, also meine Theorie ist nämlich die folgende, dass, deswegen habe ich das mit dem Buch auch gesagt, Rey und Kylo Ren, die Rollen so ein bisschen tauschen. Ja. Hast du das Buch auf Deutsch oder auf Englisch? Im Original auf Englisch. Ja, da kommen wir schon mal nicht zusammen. Ja, aber das könnte ich mir durchaus vorstellen, weil Kylo ja schon am Anfang jetzt auch in dem Film sagte, oh, helle Seite, da kann ich auch noch irgendwas mit anfangen, das stört mich so ein bisschen, weil ich ja dunkel sein will. Und Rey doch auch schon relativ entschlossen, aggressiv, teilweise auch bösartig ist und so. Ist das so? Ja, so ein bisschen, ne? Sie will ja mehrmals auch den Kylo Ren umbringen. Was Luke zum Beispiel nicht wollte. Ne? Luke wollte immer nur beschützen und eigentlich nicht kämpfen und so, wie ein klassischer Jedi. Das fehlt bei Rey. So ein bisschen, ja, ne? Rey, da bin ich mal gespannt, ob die vielleicht jetzt hier reinpasst. Nur weil sie eine Frau ist, also... Ja, die ist schon sehr cool. Das eröffnet dem Film wieder so den Schritt in eine neue Zielgruppe und das finde ich nicht gut. Doch sehr gut. Nee, Star Wars gehört mir. Auch dunkle Seite, das passt doch hervorragend. Ja. Oder nicht? wenn du das sagst, dann wird das so sein. Ja, habe ich mir schon was gedacht, ne? Ja, ja. Aber wollen wir eigentlich, wenn der Podcast-Praktikant Skype hat, nochmal so eine kleine, so ein Teil 2 der Folge machen, dass wir dann kommenden Freitag das veröffentlichen? Ja, können wir gerne machen. Ne? Das wäre ja ganz witzig. Wir haben ja quasi sogar eine Woche pausiert, das heißt, wir können auch theoretisch eine Extra-Folge zwischendurch anschieben. Theoretisch wäre das machbar. Und die könnten wir kommenden Freitag machen. Ja, zum Beispiel. Und aufnehmen könnten wir die vielleicht morgen oder so. Ja, müssen wir mal gucken, ne? Ob wir das hinkriegen. Ja, am Dienstag habe ich keine Zeit. Da werde ich ja 22. 22, ja, ne? Ja, ja, nicht schlecht. 22. Nicht schlecht. Du hast also in deinem Alter deinen Geburtstag kodiert. Das finde ich stark. Ja. Respekt. Ach ja, stimmt. Ich werde am 2.2.22. Ja, ja, deswegen da sage ich das. Klasse, ne? Super. Besser kannst du auch nicht laufen. Würde ich auch sagen, ne? Bevor wir, also weil du sagtest, da, was wollen wir noch machen? Noch kurz ein Fakt. Ich weiß nicht, hast du den mitgekriegt zum Thema Ray? Da gibt es ja diese anderen Spekulationen. Wer ist ihr Vater und so oder ihre Familie? Hast du da was gehört? Ich habe da nämlich ein paar nette Sachen gehört. Ja, ich würde mal sagen, das ist der Luke Skywalker. Mhm. Seine Tochter, wie er einst, die wird ausgesetzt auf einem Wüstenplaneten. Ihr Gedächtnis wohl gelöscht, damit sie der Gefahr nicht ausgesetzt ist, ihre Macht einzusetzen. Weil wenn sie wüsste, dass sie auf der hellen Seite der Macht ist und ein Teil dieser Jedi-Schule war, könnte sie sich ja rächen an Kylo Ren. Und könnte ähnlich wie es damals zum Beispiel bei Luke der Fall war, kann es ja auch sein, dass die dunkle Seite versucht, auch wieder diese Leute da für sich zu gewinnen. Und dadurch hat Luke sich gesagt, okay, wir müssen ihr das Gedächtnis löschen und sie aussetzen, damit sie nicht zur dunklen Seite der Macht gehen könnte oder konvertiert werden würde. Und das will ich jetzt mal so tippen. Das ist ja auch, glaube ich, mit die plausibelste, also die nicht plausibelste, aber die wahrscheinlichste Theorie, die im Umlauf ist, dass da Luke irgendwie seine Finger mit im Spiel hat. Richtiger Penner. Ich wäre mir da nicht sicher und ich würde mich freuen, wenn das nicht wäre, weil das irgendwie schon zu offensichtlich zu platt finde ich ja. Ne? Es gibt aber noch zwei andere Theorien, die relativ spannend sind. Ich weiß nicht, hast du die auch gehört? Nee, ich tippe mal darauf, dass Mace Windu eine weiße Tochter hat. Nicht korrekt, aber eine nette Idee auf jeden Fall, weil Mace Windu ist cool. Kann man. Ja, war ja auch Samuel Jackson. In der Tat, er hatte auch als einziger ein pinkes Lichtschwert. Ja. Ja, dann hau mal deine Theorien raus. Wir haben noch 3 Minuten Sendezeit für diese Folge. Das geht schnell. Zum einen soll sie oder kann sie eine Nachfahrin von Obi-Wan sein. Ja. Der, also das ist dann halt dann seine Enkeltochter halt, also nicht seine Direkttochter, weil das funktioniert nicht, aber es könnte Enkeltochter sein. Glaube ich Glaube ich nicht, aber weiter im Text. Könnte deshalb sein, sage ich nur ganz kurz, weil es in den Clone Wars hier diesen Comic-Dingern, hast du auch bestimmt schon mal gesehen. Ja. Da gibt es halt eine Frau, mit der Obi-Wan was hätte oder gehabt haben könnte, die kurz darauf dann zwar irgendwann auch stirbt, aber die könnte theoretisch noch ein Kind bekommen haben und das Kind dementsprechend sich weiter fortpflanzen, was zu Dings führen könnte. Mann. Da gab es noch ein paar andere nette Ideen, die damit reingehören. Die andere Theorie ist aber, dass sie eine Nachfahrin von einem dunklen Sith sein könnte. Und zwar vom Imperator höchstpersönlich. Okay. Das wäre ganz spannend, weil dadurch halt er oder ein Nachfahre vom Imperator, der ja einer der mächtigsten Individuen der ganzen Galaxis war, eigentlich ja fast so mächtig, wenn nicht sogar mächtiger als Anakin. Ja. Und der Nachfahre von Anakin gegen ihn antreten müsste. Also ich könnte mir vorstellen, dass das nicht der Fall sein wird. Weil die zu sehr so diesen Style von Amidala hat. So Padme-mäßig, finde ich. Das heißt, sie müsste auch irgendwie aus Anakins Familie sein. Ja, also muss entweder von Leia die Tochter sein oder von Luke. Ja, von Leia finde ich cool. Von Luke fände ich zu platt. Also ich würde mich ja freuen über die große Enthüllung, dass die beiden verwandt sind, also ja. Schwester und Bruder sind. Hallo. Ja, das wäre schon spannend, ne? Das wäre cool, ne? Das muss man sagen. Wollen wir abschließend für Folge 1 noch was sagen? Weil wir sind jetzt, glaube ich, so relativ am Ende. Ja. Ich würde sagen, da machen wir Folge 2 nächste Woche raus und nehmen die irgendwann die Tage mit Sebastian auf. Ja, wäre eine sehr, sehr, sehr schöne Idee. Ja. Machen wir aber noch eine Prophezeiung heute, ne? Ja, dann können wir auch einen zweiten Teil raushauen. Ich wüsste was. Die Prophezeiung ist, ob wir einen Teil 2 mit Sebastian schaffen oder nicht. Ja, aber das können wir beeinflussen. Ja, das ist, dann denk dir doch bis zur nächsten Folge was aus. Meinst du, wir machen, okay, wir teilen unsere, weil es heute ein Special ist, machen wir quasi jetzt hier heute die erste Halbzeit. Genau, ganz genau. Und verkünden die Bro-Bezahlung in der zweiten Halbzeit, meinst ja, du? Ja, das würde ich ja auch so sagen, ja. Dann kommst du heute ja noch einmal so davon. Ja, du auch. Ja, jetzt werde ich langsam wieder gewinnen, nachdem ich die Sicherheitswetten nicht abgegeben habe. Ja, ist klar. Jetzt geht's wieder rund. Mach dich auf ein Duell gefasst. Quack. Alles klar, dann würde ich sagen, liebe Zuhörer, freut euch auf Teil 2 mit Podcast-Praktikant Sebastian, hoffentlich. Ja, aber Zuhörende, wollten wir doch sagen. Zuhörende, ne? Ja. Tschüss. Ja. Ciao, ciao.